Laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Zaseshibo erklärte das Förderkomitee für die Generalmobilmachung der Jugend 2016, das aus 13 Jugend- und Studentenorganisationen einschließlich der Jugendsolidarität Südkoreas besteht, am 20. Oktober auf einer Pressekonferenz auf dem Platz Gangnam-won in Seoul, dass es sich zum Kampf gegen das Bakun-Regime erheben wird. Auf der Pressekonferenz wurde ein Dokument mit dem Titel »Mit vereinter Kraft der Jugendlichen und Studenten der Bakun-Regierung ein Ende setzen« verlesen. Und den Meldungen der südkoreanischen Internetzeitung Tongiljus zufolge hielt die Direktion der Bewegung für die Verteidigung der Demokratie Daesun, der 74 Bürger-, Gesellschafts- und Religionsorganisationen und Parteizweistellen in Daesun, darunter die Daesun-Direktion des Südlichen Komitees, für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni angehören, am 20. Oktober in Daesun eine politische Kundgebung ab und kritisierte die gegenwärtige Regierung, die den Willen der Bevölkerung missachtet und sich ungeachtet der Lebenssicherheit der Bevölkerung für die Aufrechterhaltung ihrer Macht und den Schutz ihrer nahen Anhänger einsetzt.